Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, eine freie Themennacht für die Themen, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also wenn ihr gerne mit mir telefonieren möchtet, dann meldet euch. Telefonnummer kostenfrei 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe. Und der erste Mensch an der Strippe heute Nacht heißt Thorsten und Thorsten ist 31. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Hi. Ich habe angerufen, weil ich doch so ein bisschen verzweifelt bin. Mhm. Und zwar, ich hatte letzten Dienstag eine Beschneidung. Oh. Ja, bei einem Urologen, ne? Und ich denke mal, das ist der Weg, also das Ziel eines langen Weges, ne, das ich jetzt endlich mal eingeschlagen habe, weil es hat angefangen mit meiner Jugend, da war ich übergewichtig, hatte mit 14 Jahren um die 110 Kilo, ne? Mhm. Und hatte dadurch Schäden an der Haut, ne? Das musste ich dann, also wollte ich dann 2004 bei einem, also Chirurgen operativ also korrigieren lassen, ne? Schönheits-OP, ja. Bauchdeckenplastik. Bauchdecken, ja genau. Ja, und dann dachte ich, ja super, jetzt wenn ich das gemacht habe, dann klappt das auch wieder mit den Mädels, weil ich hatte bis dahin null Erfahrung. Wie viel hast du denn runtergehungert oder abgenommen? Ich war mit 14 Jahren, hatte ich 110 Kilo. Ja, und dann? Habe ich so innerhalb von ein paar Monaten 35 Kilo runter. Aha, wie hast du das geschafft? Ich bin dann gleich ins Fitnessstudio, also mit 15 Jahren, ne? Und dann. Und das schafft man, nein, das schafft man ja nicht nur mit dem Fitnessstudio. Nein, also ich will ja keine Werbung machen, aber das war so ein bestimmtes Pülverchen, ne? Habe ich dann noch genommen. Ich habe dann eben also ganz radikal nichts mehr gegessen und noch dieses, diese Nahrungsergänzungsmittel und halt praktisch richtig runtergehungert. Okay. Ja. Und es war halt auch immer also schwierig in der Schule beim Unterricht nach dem Aufstehen, ist mir fast immer schwarz geworden. Mhm. Aber es war halt für mich wichtig, Hauptsache runter. Das hast du ja dann damals sehr schnell geschafft und dann warst du ja immer noch sehr jung und hast aber Anfang 2000, 2004, glaube ich, sagtest du gerade, erst diese Schönheitsoperation am Bauch Ja, weil ich habe immer gemeint, ich schaffe das durch das reine Training, dass der Bauch wieder normal wird. Ne? Ja. Aber die Haut, hat der Arzt mal gemeint, da gibt es Grenzen. Ja. Bei meiner sogenannten Fettschürze. Ja, die muss dann geschnitten werden. Die geht nicht mehr komplett zurück. Ja. Dann habe ich das halt so abschneiden lassen. In welchem Zusammenhang steht das mit der Beschneidung? Ja, das war 2004, ne? Also 2003 hatte ich das erste Mal eine Begegnung mit einem Mädchen und habe dann gemerkt, durch diesen Schaden, den ich da am Bauch habe, ne, konnte ich sie nicht an mich ranlassen. Und dadurch ist es letztendlich auch gescheitert. Und dann halt also wegen der Fettschürze? Mhm, weil ich habe mich da so geschämt dann alles, ne? Okay. Und irgendwie hat das dann die Beziehung zu arg belastet. Okay, da wurde 2004 die Fettschürze entfernt. Mhm. Wo besteht die Beziehung zur Beschneidung jetzt? Ja, genau. Und dann war halt wieder nichts. Also die ganze Zeit, die Beziehungen sind ausgeblieben. Ich habe einfach den Draht nicht zu den Mädels gefunden. Mhm. Und jetzt vor 2 Monaten hat es doch mal irgendwie geklappt. Ich bin umgezogen beruflich und habe dann zufällig dieses Mädchen kennengelernt. Und wir sind dann auch irgendwann mal näher gekommen. Ja. Und bis es dann auch zum Sex kam. Ne? Und da hat die gesagt, du bist unbeschnitten, hat die gesagt. Nein. Das war bis dahin, das ist komisch, ich habe es bis dahin selber gar nicht gewusst, dass das so ist. Weil das erste Mal 2003, da hatte ich es ja auch mal schon versucht. Da habe ich gemeint, ja, es macht halt vielleicht weh beim ersten Mal. Ne? Hm. War aber nicht so. Weil dann habe ich jetzt vor 2 Monaten gemerkt. Wir nähern uns der Thematik Vorhautverengung, oder? Ja, genau. So, jetzt haben wir es. Ja. Wie, du wusstest nicht, dass du eine Vorhautverengung hattest? Also ich habe gemeint, ja, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein, aber das wird sicher kein Problem darstellen. Aber hast du das denn beim Onanieren nicht gemerkt? Nee, weil da wenn ich es mal so ausdrücken darf, schiebst du ja nicht die Vorhaut zurück, ne? Der eine macht so, der andere schon auch so, ja. Also bei einer Verengung kannst du das ja nicht. Das ist das Problem. Und da du nicht wusstest, dass man das können sollte, hast du dich anders selbst befriedigt. Na, es war halt so, beim Eindringen, da vor 2 Monaten hab ich gemerkt, beim Eindringen wird das ja praktisch so forciert, ne? Ja. Dass versucht wird, dass die Vorhaut nach hinten schiebt, aber durch die Verengung brachte das nur Schmerzen. So, jetzt hast du am Dienstag dir das Stückchen Haut abschneiden lassen. Genau. Jetzt muss es doch tierisch wehtun, oder? Sagen wir es mal so, dadurch, dass sie jetzt 30 Jahre lang eingehüllt war, ne, die Eichel, wenn ich es mal so ausdrücken darf, hat der Arzt gemeint, ja, jetzt ist sie natürlich hypersensibel, aber das gibt sie nach ein paar Wochen. Sag mal, wenn du, wenn das 30, du sagst, die war 30 Jahre eingehüllt. Ja, also ich bin jetzt 31. Ja, ich verstehe schon. Wie war denn das all die Jahre mit der Hygiene? Nein, also es gibt viele, die können damit auch super leben, die nehmen vielleicht Gleitgel oder sonst irgendwas, aber... Nein, die Frage ist, wie das mit der Hygiene war. Wie hast du denn die Eichel da drunter sauber gekriegt? Also sie sind nicht komplett zu, ne? Also so, ich würde sagen 50% zu. Und beim Baden und Duschen, da ist Wasser schon rein. Normal, dass das Wasser drankommt und ja, das war nie ein Problem. Ja. Nur halt jetzt vor 2 Monaten. Jetzt musst du dich eine Weile noch gedulden und die Hände schön von dir lassen. Ja, das mache ich dann wahrscheinlich sowieso, weil es dann noch schmerzt. Ne? So meinte ich es ja. Ja, aber der Arzt meint ja, in 3 Wochen wäre das wieder normal. Man könnte ich normal leben, aber das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie ich die Kurve kriegen soll. Jetzt habe ich das endlich mal hinter mich gebracht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den Bezug zur Frau verloren. Also ich weiß nicht, wie ich da die Kurve kriegen soll. Also mit der du da Sex hattest, ich glaube, das hat sich das hat sich erledigt. Ja, oder? Ja, wie viel wiegst du denn im Moment noch? Jetzt habe ich 85, also Normalgewicht. Ich gehe regelmäßig Sport. Ja. Wie groß bist du? 1,80. Ja, das ist doch völlig okay. Ja, aber gut, ich meine, ich denke, ich habe so das Gefühl, ich bin nicht so attraktiv, dass die Frauen denken, ah, hurra, mit dem würde ich mich einlassen und ich weiß es eben nicht. Ich vermute, weil du hast ja nur auch viele Schritte schon hinter dir und viele Verwandlungen hinter dir, dass das alles bei dir eben auch langsamer sich entwickelt. Ja. Du bist jetzt erst 31 Jahre alt und ja, was meinst du in Bezug auf so eine Beschneidung? Ist 31 aber schon sehr alt. Sogar der Arzt hat staunen müssen, dass ich mit dem Alter noch zu ihm komme. Ja, nö. Ich hatte auch schon mal einen Bekannten, der war auch Anfang 30, der hat das machen lassen. Aha, ist also nicht ungewöhnlich. Naja, das wird nicht so sehr oft vorkommen, aber es ist nur auch nicht mega ungewöhnlich. Nein. Und wenn das jetzt alles abgeheilt ist und dann ist das ganz normal für dich und du wirst den vorhergehenden Zustand fast vergessen haben irgendwann oder gänzlich vergessen haben. Naja, ich weiß halt auch nicht, jetzt bei Kontakten mit Frauen, ich habe immer so das Gefühl oder die Sorge, die Frauen gehen in dem Alter, in dem ich jetzt bin, davon aus, ich bringe eine gewisse Erfahrung mit, die ich leider nicht habe. Das kann sein. Da würde ich dir wirklich raten, wenn du näher in Kontakt mit einer Frau kommst und sich das so vielleicht sogar so ein bisschen nett annähert, da mit offenen Karten zu spielen. Denn wenn du da den Larry raushängen lässt und irgendwie so tust, als wärst du schon so sehr erfahren, verkrampft dich das nur und verspannt dich. Und ich glaube, manch eine Frau findet das sehr sympathisch, wenn ein Typ das dann so sagt. Und du hast ja auch eine plausible Geschichte, warum das so war. Finde ich völlig okay. Sag's den Frauen und wenn da irgendeine die Nase rumpft, dann ist es eh die falsche. Vergiss sie. Ja. Du musst aktiv sein, ne? Du ja, musst klar. Baggern, suchen und die schneid dir nicht ins Haus, die naja, Schöne. Das ist ja eben das. Ich weiß nicht, wie ich die Kurve kriegen soll mit dem Baggern, weil ich habe da echt also fast schon irgendwie Hemmungen oder Komplexe mit mir selbst dadurch. Und dass mir auch 2004, also sich die Haarpracht verloren ging, ich glaube, das teilen ja viele Männer mit mir, ne? Sind die Haare ganz weg? Ja, so eine Halbglatze halt, ne? Und ich denke, das trägt alles nichts zum attraktiven Körperbild bei. Ach, würde ich gar nicht sagen. Du musst nur die Resthaare dann schön runterrasieren. Ja, das mache ich sowieso, ja, damit die so aufhören. Da stehen die Mädels drauf. Das hat, mir hat meine Frau gesagt, das hat so eine sehr stark potente Ausstrahlung, wenn ein Typ fast eine Glatze hat. Ja, also da wäre ich gar nicht mal so. Thorsten. Na klar, es ist schwierig zu finden und wenn man nicht Adonis ist, ist es noch schwieriger zu finden, ist mir völlig klar. Aber was bleibt einem übrig, als es immer und immer wieder zu versuchen? Ich denke halt nur, durch das, wie ich das Bild über mich selber habe, das strahle ich vielleicht auch unterbewusst gegenüber der Frau aus. Ja, deswegen musst du in die Offensive gehen. Wenn du dich zurückziehst und dich nur selbst negativ bespiegelst, wird es immer schlimmer. Du musst reingehen in die Angst, in die Unsicherheit und... Ja, du weißt, Domian, das sagt sich so leicht. Ne? Ich weiß. Ich weiß das. Aber nur das ist der Weg. Was machst du beruflich? Ich bin bei der Finanzverwaltung und bin jetzt beruflich umgezogen, also nach in die Nähe von Karlsruhe. Ja. Und über mein Hobby, über das Webdesign bin ich jetzt zu meiner Arbeitsstelle gekommen. Ich bin also normaler Bürobeamter. Ne? Ja, aber lebst in Karlsruhe, ist ja eine schöne große Stadt, wo man viel unternehmen kann. Mhm. Bist du denn auch so eingebunden in einen Freundeskreis? Also ich bin noch nicht so lange hier und habe halt bisher nur Bekanntenkreis im Kollegenumfeld gewonnen. Ne? Also ja, vielleicht wird das ja noch. Ja, ist alles harte Arbeit, bevor man sich wieder irgendwo etabliert. Das dauert manchmal 1-2 Jahre oder vielleicht auch noch länger. Aber du musst es tun. Und jetzt bist du schön beschnitten, jetzt kann dir gar nichts mehr schief gehen. Was meinst du, wie fulminant der erste Sex ist? Echt? Ja, glaube ich. Du wirst, mach mir keine Hoffnung. Du wirst ganz andere Dimensionen der Sexualität erleben. Aha. Ja, sage ich jetzt mal so. Ja, ich hoffe. Du wirst es anders empfinden als vorher, ja. Aha. Ich werde es dann überhaupt mal empfinden, sagen wir es mal so. Ja, und schön trainieren vorher, ne, damit du mit allem so umgehen kannst, an dir und mit dir. Mhm. Ja. Mein Lieber, ich bin guter Dinge. Ja. Ran an die Mädels. Ich denke, das Gespräch hat mir jetzt auch ein bisschen weitergeholfen. Ja, das würde mich sehr freuen. Und lass den Kopf nicht hängen. Wir alle stecken immer wieder Niederlagen ein. Ja. Jeder von uns. Immer und immer wieder. Manche weniger, aber manche mehr. Aber da musst du durch. In meinem Fall kannst du sagen, da steckst du nicht drin. Ne? Ha, ha, ha. Ich wünsche dir alles Gute, Thorsten. Danke für das Gespräch. Ne? Gerne, super, tschüss. Sendung, mach weiter. Dankeschön, tschüss. Bis dann, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann solltet ihr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Johannes ist hier. Johannes ist 48. Guten Morgen. Hallo Domian, guten Morgen. Guten Morgen Johannes. Zuerst ein Kompliment für dein letztes Buch. Das ist bei Markus Lanz vor kurzem empfohlen. Ich habe es gelesen. Schön. Dankeschön, das freut mich sehr. Vielen Dank. Und das Thema, es würde zu einem Thema der Woche passen, dass ich ein Unglück verursacht habe oder daran schuld bin. Ja. Das Ganze geht um meine Ehe, ja. Mhm. 18 Jahre, also 12 verheiratet, 18 Jahre kennen wir uns, 17 zusammen, ja. Ja. Ich dachte, das ist es jetzt forever, ja. Ja. Ich habe vorher jahrelang, also da einige Auf und Ups, Ups und Downs mit Frauen erlebt, eigentlich genau umgekehrt wie der Anrufer vor mir, ja, dass ich da mit Frauen eigentlich recht früh gut konnte, ja. Und ich kann eigentlich nur sagen, locker bleiben, flirten lernen, das ist das ganze Geheimnis. Ich habe es da mit dem Flirten dann übertrieben, ja, gerade die andere Richtung. Mhm. Dann bin ich bei meiner Frau im sicheren Hafen gelandet, dachte, das ist es jetzt for always. Mhm. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, leider nicht. Ja. Hat sich nicht ergeben, haben wir eine Verschwörung aus beruflichen Gründen und dann irgendwie den Zeitpunkt verpasst. Wir sind beide gleich alt, ja. So, was ist jetzt? Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe am 5.11. die Wohnung auseinandergenommen und teilweise auch die Frau im Suff, ja. Und ja. Also am 5.11. letzten Jahres hast du die Wohnung auseinandergenommen und bist auf deine Frau im Suff drauf losgegangen? Ja. Hast sie geschlagen? Ja, also nicht. Sie wurde also nicht mit Knochenbrüchen auf der Bahre rausgetragen, aber es war schon, sie hat einige Blessuren abbekommen. Bist du zum ersten Mal so ausgetickt? Ja. Ja. Allerdings verbal war das schon öfters der Fall, wenn ich zu viel gesoffen hatte. Also da bin ich auch sehr unflätig und beleidigt dann und es geht dann auch. Sollst du denn oft viel? Ob ich oft grolle? Nee, ob du oft viel säufst. Ja, was heißt oft? Wochen, Monate lang gar nichts, aber wenn ich da mal den Lauf hat, dann gibt es richtig die Kanne, ja. Also 5.11. Wohnung auseinandergenommen, Frau geschlagen. Wie ging's weiter? Ja, na, Polizei gerufen, dann gab es den Platzverweis. Zunächst für 14 Tage, ja. Und naja, da bin ich ausgetickt, also beziehungsweise, als ich die Vorstellung dachte, ich darf nicht wahr sein, ich darf nicht von meiner eigene Wohnung, wo leben wir denn, ja, nach Gewaltschutzgesetz und so weiter, ja. Mhm. Und ich dachte, ich darf nicht meine Wohnung, was soll das denn? Hab noch in derselben Nacht im Suff natürlich bei meiner Frau geklingelt an der Wohnung, ja. Mhm. Polizei gerufen, Ausnüchterungszelle, ja. Und, dann dachte ich 14 Tage, okay, ja. Mhm. Aber das Ganze hat mich dermaßen geschockt, ja. Das war die Vorstellung, ich dachte nicht in meine eigene Wohnung, wohin? Ja. Ich konnte auch zu niemandem hin, ja. Ja. Und dass ich dann meiner Frau einen Briefkasten geworfen habe, dass ich mich umbringe, ja, mit Tabletten, ja. Das war natürlich bescheuert, das habe ich gleich wieder bedauert. Hast du das denn in der Nacht noch getan mit den Tabletten? Die Androhung oder die nächsten Tage? Nein, am nächsten Tag. Und wo hast du dann die nächsten Tage gewohnt? In einem Obdachlosenasyl. Das war auch nicht sehr förderlich, weil unter Säufern, Pennern, Junkies, ja. Und du warst dann wirklich 2 Wochen aus der Wohnung raus? Ja. Wie ist der Stand der Dinge heute? heute, also ich muss noch was nachlegen. Also meine Frau hat mich dann von der Polizei suchen lassen im Obdachlosenasyl. Da war ich 14 Tage in einem psychiatrischen Klinik, also zur Beobachtung. Die wollten, dachten halt, hoppla, vielleicht bringt er sich ja wirklich um, ja. Ja. Und war aber nicht der Fall. Und ja. Ich wurde nach 14 Tagen entlassen, ja. Mhm. Und vollkommen okay. Also dieser Ausraster ist in einer ganz spezifischen Situation passiert, ja. Okay. Dann bin ich wieder zurück zum Obdachlosenasyl, ja. Hab dann ein Zimmer bekommen, 3 Wochen später. Das war aber auch nicht okay. Da haben lauter Illegale gewohnt. In 6 Wochen, wo ich dort gewohnt habe, war 4-mal die Polizei, hat Leute abgeholt. Da war die Tür nicht abzuschließen, haben Leute eingebrochen. Also da konnte man nicht leben, sondern nur schlafen. Okay, nicht so ausführlich. Ja, wie ist der Stand der Dinge heute? Diese Anordnung wurde verlängert. Während ich im Krankenhaus war, habe ich vom Gericht vor die Nase gesetzt bekommen, dass dieser Platzverweis umgewandelt wurde in eine Anordnung, dass ich 6 Monate nicht in meine Wohnung darf und mich meiner Frau nicht mehr als 100 Meter nähern, dass ich nicht anrufen darf, nicht mailen darf, totale Kontaktsperre. 6 Monate, das heißt, das gilt bis heute? Bis Mitte Mai, ja. Bis Mitte Mai. Es gilt also immer noch. Du hast sie und hast du dich bis heute dran gehalten? Teils, teils. Was heißt das? Ja, ich habe öfters mit meiner Frau telefoniert, habe angerufen oder Briefe geschrieben, ja. Oder wie war das beim Anrufen? Wollte sie mit dir telefonieren, sprechen? Anfangs ja. Hinterher nicht mehr, aber du hast trotzdem angerufen. Ja. Und bist ihr auf die Nerven gegangen. Richtig. Anfangs ja, da ist noch was passiert, was mich auch ziemlich getroffen hat. Meine Frau, ich habe angerufen, Mitte Dezember. Ja, also etwa 3 Wochen nach diesem oder 4 Wochen nach diesen ganzen Vorfällen. Hm. Ja, wenn meine Frau öffnet, sie würde meine ganzen Bücher, morgen meine ganzen Bücher, meine CDs verkaufen. Hm. Und das ist mein Herzblut, das ist eine Sammlung, 800 Bücher, 300 CDs, da habe ich jahrelang gesammelt. Okay. Und das habe ich ja untersagt. Ich habe gesagt, wenn du das machst, das lasse ich für einstweilige Verfügung, lasse ich das dir untersagen. Hat sie es gemacht? Ja. Und bist du wieder ausgerastet? Nein, es ist Folgendes passiert, aufgrund meines Verbots, ja, und der ganzen Belastung ist meine Frau dann zusammengeklappt und war selbst in psychiatrischer Behandlung. Mhm. Und meine Bücher hat ihre Verwandtschaft verkauft, angeblich. Ihre Geschwister, mit denen ich überhaupt nicht kann, vor allem mit ihrem Bruder. Der Bruder war auch der Grund, warum ich ausgerastet bin. Also dieses komplizierte Verhältnis mit ihren Geschwistern. Ja, ja. Das müssen wir gar nicht erörtern. Aber egal, jedenfalls ist es der Punkt. Ja. Ja, okay, der Punkt. Der Punkt ist der, dass ich schwer damit umgehen kann. Ja, meine Frau fehlt mir, die Nähe fehlt mir, die Gespräche fehlen mir, meine gewohnte Umgebung fehlt mir, ich fühle mich einsam. Okay. Und. Okay, aber du scheinst ja ordentlich Dreck am Stecken zu haben, sonst hättest du drastische Mittel nicht gegeben. Dass du 6 Monate nicht, dass du Kontaktsperre hast, 6 Monate. Ich verstehe es auch nicht. Ja, also meine Anwältin hat mir gesagt und auch viele Leute, die sich in der Materie auskennen, dass diese Rigorosität und diese Länge für das, was passiert ist, sehr ungewöhnlich wäre. Aber deine Frau will offensichtlich ja keinen Kontakt mit dir haben. So wie es aussieht, ja. So, nur das zählt ja. Und das Schlimme ist, was ich jetzt mitbekommen habe, ich habe mich also mit der Anwältin erhalten. Ich bin auch selbst noch in psychiatrischer Behandlung, also bei einem Therapeuten mache ich eine Therapie, eine Ambulante, ja. Und also deine Frau will keinen Kontakt mit dir haben und will auch keinen Kontakt in Zukunft mit dir haben. Heißt, ist das so? So wie es aussieht, wird die Anordnung wahrscheinlich sogar noch einmal verlängert. Das subjektive Bedrohungsgefühl meiner Frau reicht. Okay, abgesehen von der Verlängerung dieser Anordnung, deine Frau will nie wieder mit dir zusammen sein. Na, das ist der Punkt, der mich unruhig macht, oder weil ich fühle mich zwischen Baum und Borke. Also ich habe mich meiner Frau ein paar Mal unterhalten, noch telefonisch im Dezember. Sie sagte, eine Scheidung wollte sie nicht. Ja, im Dezember. Wir haben Mai bald. Richtig, aber bisher ist sowas noch nicht gekommen. Mir ist also kein Scheidungsantrag oder irgendwas ins Haus geflattert. Okay, ja. Da, wie immer man das auch werten mag, aber daran würde ich keine Hoffnung knüpfen. Offensichtlich fühlt sie sich nach wie vor, wie du es gerade gesagt hast, subjektiv bedroht und dadurch entstehen diese weiteren Veranlassungen. Ja, was heißt aber? Was heißt hier jammern? Akzeptiere doch vielleicht, dass die ganze Sache kaputt ist und dass du schuld dran bist. Zumindest an dem Ausraster. Ich weiß nicht, was da vorher alles passiert ist. Vielleicht hat sie auch Schuld, dass die kaputt gegangen ist. Das kann ich nicht beurteilen. Nein, das lag schon an mir. Also ich habe da schon Mist gebaut. Auch noch vorher mehr Mist, dass ich zu viel Kohle ausgegeben habe und, ja. So Kauffrau, Bücher, CDs oder und auch wenn ich halt besoffen habe, da war auch teuer, ja. Wo wohnst du eigentlich im Moment? Jetzt habe ich seit 2 Monaten eine eigene Wohnung. So. Die habe ich glücklicherweise, also durch viel Dusel bekommen, ja. Also ich habe mich umgehört, rumtelefoniert und eine gute Bekannte von mir, die suchte Nachmieter, ich suchte eine Wohnung, das war eine Win-Win-Situation, da hatte ich Glück. Okay, du hast eine Wohnung. Nehmen wir das zur Kenntnis. Das heißt, du hast früher auch schon viel Geld ausgegeben, wenn du gesoffen hast. Ja. Hast du gerade gesagt. Ja. Ja. Ich habe das immer so, ich war auf Tournee, ja, also von einer Kneipe zur nächsten halt, ja. Wie lange war eigentlich diese Beziehung, wie viele Jahre glücklich? 18 Jahre kanntet ihr euch? Ja, wir hatten schon einmal eine längere Krise, das war vor 5 Jahren. Mhm. Also ich würde sagen, damals ist sie ausgezogen, für ein halbes Jahr. Also das heißt, er ist schon seit langer, langer Zeit, ist da schon sehr viel Schatten über euch. Ja, also gut war sie vielleicht, sagen wir mal. Ja, da musst du aber lange. 9, 10 Jahre so. Ja, ja. Okay, nun ist sehr viel Zeit vergangen. Johannes, arrangiere dich doch damit, mit dem Gedanken, dass es vorbei ist. Das ist schwierig. Also ich sehe ein, dass ich an der ganzen Situation schuld bin, ja. Also vor allem an dem, was im November passiert ist. Aber der Gedanke einer endgültigen und unwiderruflichen Trennung, das fällt mir unglaublich schwer. Wird dir vielleicht nichts anderes übrig bleiben. Und es gibt, so wie du den Fall jetzt geschildert hast, sowieso keine Möglichkeit für dich, dass du das Ruder noch rumreißt. Vor allen Dingen schon gar nicht durch irgendwelche Aktionen, in denen du deiner Frau auf die Nerven gehst oder sie weiter belästigst. Wahrscheinlich dann nur, wenn du einfach schweigst. Das ist das einzig Kluge, was du tun kannst. Wenn du überhaupt noch irgendwas etwas retten kannst, dann halte dich zurück und schweige. Gerade diese Untätigkeit fällt mir schwer. Ja? Also ich fühle mich dann so eine Art Ohnmacht. Ja, ja, aber du machst alles noch mehr kaputt durch jedwede Aktion, die du da startest. Deine Frau weiß wahrscheinlich, dass du irgendwie gerne weitermachen würdest wollen. Ja, natürlich. Ja. So. Und dann muss man das respektieren, dass sie es irgendwann entscheidet. Und dann muss sie den ersten Schritt machen, nicht du. Du bist jetzt in deiner Wohnung, du musst der Dinge harren, was jetzt passiert. Du kannst nur noch reagieren, finde ich. Du kannst nicht mehr agieren. Also mich einfach in Passivität üben und warten, ob von ihrer Seite aus noch was passiert, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, so finde ich es. Das ist die einzige Chance. Das sage ich dir als außenstehender Mensch. Ich kann mir vorstellen, wenn man so mittendrin in so einem Desaster hängt, dass man will natürlich irgendwas machen und aktiv genau, sein. Das ist alles Quatsch. Genau. Das ist wirklich Quatsch. Glaubst du mir? Also du meinst, Passivität ist doch so die beste Verhaltensweise im Moment. Klar. Wahrscheinlich wundert sich deine Frau sogar, wenn sie merkt, dass du Ruhe gibst und vielleicht gewinnst du ein wenig Respekt zurück. Ich weiß es nicht. Aber das ist mein einziger und klarer Ratschlag an dich, Johannes. Mehr kann ich dir nicht sagen. Danke. Also wie gesagt, diese Passivität fällt mir schwer, aber... Dann streng dich an. Danke, okay. Alles Gute. Danke, ich werde es probieren. Tschüss. 0800 220 50 50, 1:23 haben wir. Und ich begrüße sehr herzlich Maria, und Maria ist 55. Guten Morgen. Richtig. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Domian. Maria. Du hast so eine beruhigende Art, mit Menschen zu reden und gibst so gute Ratschläge. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Also ich kann eigentlich von dem Vorgängergespräch ziemlich viel lernen. Ich habe einen Mann, der ist alkoholkrank. Mhm. Ich bin 36, fast 37 Jahre verheiratet und ich kenne ihn über 40 Jahre. Und er ist überzeugter Alkoholiker. Er sagt, wenn er sein Bier sich nicht mehr kaufen kann, dann erschießt er sich. Dazu kommt erschwerend, dass ich manisch-depressiv erkrankt bin. Mhm. Bin chronisch krank seit 20 Jahren, habe es nach den Kindern gehabt. Mein Sohn ist 28. Der wird 29, die Tochter wird 21. Mhm. Und nach der Tochter ist mir die Krankheit geblieben. Mhm. Ich versuche mit allen Mitteln, mit der Krankheit mich zu arrangieren. Bist du denn in einer Behandlung? Ja, ich war 4-mal auch in der Klinik. Nimmst du Medikamente? Ich nehme also jeden Tag eine Handvoll Medikamente. Ja. Und ich war auch letztes Jahr 9 Wochen auf Kur. Ich gehe auch demnächst wieder auf Kur. Mhm. Momentan bin ich dabei, mir so ein Netzwerk aufzubauen, also betreue alte Leute, habe auch 3,5 Jahre ehrenamtlich, habe eine Berufstätigkeit von 26 Jahren, ich bin Personalfachkaufmann und war 15 Jahre Sekretärin bei einem Prokuristen, also ich habe Und jetzt suchst du dir so ehrenamtliche Arbeiten im sozialen Bereich? Mache ich jetzt ehrenamtlich, gut, nach der Pflege meiner Eltern. Meine Mutter hatte mir das Sterbebett ans Herz gelegt. Mhm. War ich 3,5 Jahre, 12 Stunden in der Woche ehrenamtlich in einem Altenheim. Mhm. Und jetzt habe ich bezahlte Tätigkeit für alte Leute. Du bist aber nach wie vor mit deinem Mann zusammen. Ja, ja. Und genau das, und ist, das ist das Problem. Ganz genau. Der Mann ist seit so vielen Jahrzehnten Alkoholiker. Ja, ja. Also wir haben 21 Jahre eine Bilderbuch-Ehe gehabt. Mhm. Also wenn ich die Bilder angucke, da könnte ich schreien. Mhm. Seit 15 Jahren, seit ich meine Arbeit verloren habe, nach 22 Jahren bei Siemens, ich bin ein Jahr gemobbt worden, hat er Bilder zerschmissen und hat die Hochzeitsbilder in den Müll geworfen und so. Und dann ging alles an. Und seitdem geht's bergab. Das heißt jetzt seit 15 Jahren geht es bergab? Ja, ja. Und ich bin in der Zeit... Lass mich noch eben fragen, damit ich mir das richtig vorstellen kann mit dem Alkoholismus bei ihm. Ja. Wie trinkt der? Wie oft trinkt der? Wie viel trinkt er? Immer? Jeden Tag? Ja. Ist er den ganzen Tag blau? Ja. Ja. Hat auch zweimal den Führerschein verloren. Er läuft auch Kerzengrad mit 2,5 Promille. Wie viel trinkt er denn am Tag? Also mehrere Flaschen Bier, jede Menge Wein. Also wenn er eine Flasche Schnaps vom Nachbarn geschenkt, bringt das auf einmal leer. Das ist ja die Hölle. Jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Rastet er auch aus? Mehr oder weniger. Ja, er hat mich auch halb totgeschlagen. 2002 war das. Ich habe ihr Mitarbeiter falsches Datum gesagt. Also da habe ich ihn wegen versuchten Mordes angezeigt. Dann hat man mich auf eine Intensivstation gebracht und nächsten Tag war ich in der Psychiatrie. Und also Intensivstation, weil er dich so zusammengeschlagen hatte? Ja, und hat aber immer mich eingesperrt. Er hat auch die Tochter erzogen, seit sie ein Jahr alt war, und ich habe gearbeitet. Da habe ich auch war ich auch der Meinung, dass was nicht ganz geheuer war und so. Du hast ihn angezeigt wegen versuchten Mordes. Ja. Und was ist daraus geworden? Ja, die haben mich angerufen und die wollten mit mir ein Gespräch führen, die Polizei, und da war ich hochgradig depressiv, und dann habe ich das Ganze, die haben mir dann gesagt, ja, er hätte angegeben, ich hätte ihn umbringen wollen. Also das Ganze hat sich zerschlagen. Und dann habe ich das zurückgenommen. Das klingt ja nach Hölle. Ja, ist es. Das klingt nach Hölle. Und ich, da kommt gleich für mich die Frage, Maria. Ja, warum machst du das, ne? So. Ja. Genau. Frage ich dich. Wenn du so krasse Sachen mit dem erlebst, warum bist du nicht weg? Erst war es wegen der Eltern, jetzt sind die Eltern tot, jetzt war es dann wegen der Tochter, bis die Tochter auf den Weg gebracht, die ist jetzt seit einer Woche ausgezogen. Und so hast du immer ein neues Ausrede. Ein neues Alibi, und jetzt mein Alibi momentan ist, dass wir das Haus verlieren würden. Wir haben ein sehr großes Haus, sehr großes Grundstück, haben noch Schulden, sind aneinander gekettet wegen der Schulden, er verlangt Geld von mir, ich habe eine hohe Erwerbsunfähigkeitsrente. Sind alles keine Gründe. Nee, ne? Ist alles lösbar. Es geht ja um dein seelisches Wohlbefinden. Ja. Und deine Erkrankung wird natürlich nicht besser, wenn du in solchen Umständen lebst. Aber Domian, ich habe in meinem Leben schon einige Männer kennengelernt, in der Zeit, wo ich eben so schlechte Ehe geführt habe. Und das sind alles Alkoholiker. Ja. Die werfen sich mir alle an den Hals. Ich weiß nicht, die wollen alle was von mir. Ja, das mag so sein, aber das ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass du weg musst von deinem jetzigen Mann. Mein Gott, Maria, du bist eine Frau von 55 Jahren. Ja. Du hast so viele Jahre deines Lebens, ich sag das jetzt mal ganz vergeudet, ne? Ja, an diesen Typ verschwendet. Ja. Der ist zynisch, sarkastisch, der macht mir die Heizung aus, der macht mir das Fenster zu, der macht mir den Vorhang weg, der macht immer genau das Gegenteil von dem, was ich will. So, und da muss doch irgendwann, muss doch das Gefühl bei dir gereift sein, jetzt reicht es. Ja, das fasse ich voll. Willst du irgendwann, stell dir mal vor, den Gedanken, du liegst irgendwann auf dem Totenbett und lässt dein Leben Revue passieren lassen. Und stellst dann fest, ich habe Jahrzehnte und Jahrzehnte, falsch gehandelt und habe alles verschwendet, nur weil ich zu träge war. Ja, also wenn ich ein Ehepaar sehe oder ein Paar sehe, was sich in den Arm nimmt oder was sich streichelt, die Hand streichelt, bin ich so eifersüchtig. Also ich suche praktisch jemand, der mich versteht, wo ich mich anlehnen kann. Ja, aber es geht mir gar nicht darum. Ich bin eigentlich ein recht selbstständiger Mensch. Also ich brauche eigentlich keinen Partner. Ich würde sagen, im Moment ist gar nicht die Frage des Suchens, sondern des Wegkommens. Ja. Du hast zwei Kinder, sagst du? Genau. Ich habe fantastische Kinder. Mein Sohn ist ein fantastischer Mensch. Okay, was sagen denn die Kinder zu dem zu der Lage? Die haben beide Psychologie studiert. Mein Sohn liebt mich heiß und innig. Moment, die haben beide Psychologie studiert? Ja. Und was sagen die zu dir? Ja, meine Tochter, die hasst mich, mein Sohn liebt mich. Warum hasst deine Tochter dich? Ja, meine Tochter ist ein Vaterkind, der hat sie erzogen und ich glaube, dass da noch was gelaufen ist. Ich war ja bei der Kripo. Deine Tochter ist Diplompsychologin? Nein, die ist erst 20. Die fängt jetzt mit Philosophie an und dann macht sie mit Psychologie weiter. Und der Sohn sagt auch nicht, du musst weg vom Vater? Nee, mein Sohn fragt nur immer ganz vorsichtig, wie sieht's aus, wie ist bei euch alles in Ordnung und so. Der fragt immer, er traut nicht. Weil der verdrängt das. Ja. Der weiß aber die Situation, der kennt's ja. Aber der war lange Jahre, also lange Monate und Jahre in Indien, in Klöstern und hat meditiert und gemacht und der hat damit auch zu kämpfen. Er war 13, wo ich das erste Mal ausgezogen bin. Ich bin ja neunmal ausgezogen. Ich merke das von das. Du bist neunmal ausgezogen, aber immer wieder gekommen. Ja. Ich merke schon, von Seiten der Kinder kriegst du da keine große Hilfe. Nee. Ich sag dir, dass du so heftig die Notbremse ziehen musst. Ja. Weil jeder für Tag. Für meine Gesundheit. Für dein Leben. Jeder Tag, den du da noch weiter verbringst, ist ein verlorener Tag. Ja. Und ich kann ja verstehen, wenn du sagst, wir sind da finanziell irgendwie verstrickt miteinander und da gibt's Probleme. Glaube ich alles, will ich auch alles nicht kleinreden. Mhm. Aber das ist alles lösbar. Mhm. Das ist alles lösbar. Das Ziel muss sein, dass du eigenständig lebst und von dem Kerl weg bist. Oh. Ja, ich schlafe ja separat und alles schon lange und alles, aber das hat damit nichts zu tun. Nein. Ich bin einfach unglücklich hier. Ja. So, wie können wir es angehen jetzt? Ja. Ich nehme deinen Rat an. Ja, aber ich würde mal vorschlagen, dass wir im Hintergrund noch mal ein bisschen mit dir plaudern. Gerne. Nicht ja. plaudern, sondern wirklich reden, ja. um dir vielleicht auch noch ein paar Hilfestellungen an die Hand zu geben. Ja. Dass du für diese Schritte auch stabil genug bist, denn du bist ja... Ja, jedes Mal, wenn ich ausgezogen bin, hat man mich wieder eingefangen und in die Klapsmühle gesteckt. Ja, das ist ja absurd. Ja? Nach dem Motto, jetzt spinnst du wieder, guckst du an. Wer hat das gemacht? Mein Mann hat es veranlasst, hinter meinem Rücken. Also darüber sprechen wir jetzt. Ich finde, du musst raus und wenn du es alleine nicht schaffst, brauchst du professionellen Beistand dafür. Mhm. Und welche Art von Beistand, diese Beratung bekommst du jetzt von der Magdalena, meiner Psychologin. Mhm, okay, fein. Dankeschön. Maria, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Viel Glück danke. Auch. Danke. Tschüss. Und mach so weiter, gell? Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Maisa, 46, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domjan. Ist das ein Männername? Das ist ein Männername. Maisa. Ich komme aus ehemaliger Jugoslawien, beziehungsweise Mazedonien. Ah, verstehe. Maisa, um was geht's? Ja, ich rufe deswegen, ich bin blind, beziehe in Bochum ein dunkles Restaurant. Bitte? Du? Beziehe in Bochum ein dunkles Restaurant, wo man im Dunkeln essen kann. Vielleicht hast du sowas mal gehört. Ja, gibt's in Köln auch. Ja, auf Grund meiner Blindheit habe ich gesagt, mein Gott, mach mal auch sowas. Ich habe das gerade akustisch nicht richtig verstanden. Du besitzt so ein Lokal. Ganz genau. Ah. Weil manchmal ist mir das nicht bewusst, weil es geht ja um meine Blindheit. Ich habe ich mal so gedacht, mach mal was Interessantes, beziehungsweise was zeitauffällig und so weiter, dass man für die Blindheit keine Zeit da ist, beziehungsweise dass man komische Sachen nicht so einfach die Blindheit drängeln, mehr oder weniger. Also, ich muss noch mal ein paar grundsätzliche Fragen. Ja. Du bist von Geburt an blind? Ich bin später blindet. Aha. Später blind, also seit 15, 16 Jahren schon. Ah ja, aber du kannst heute gar nichts mehr sehen? Weder dunkel noch hell. Also, grau, kann man grau sagen? Das kann man so und so. Manchmal, weil man früher mal gesehen hat, manchmal kann man sagen, auch so rauchmäßig. Ah ja. So richtig rauchmäßig, aber wenn einer mir sagt, jetzt hinter dir ist ein Fenster, da stellt man sich so 100% vor, da muss ein bisschen heller sein. Ja. Weil da kennt man die Bilder von damals. Ja, genau. Und speichert man alles im Kopf. So, und jetzt hast du entschieden, ein Restaurant aufzumachen, in dem es komplett dunkel ist. Komplett dunkel ist, genau. Sehr viele Sehende auch hingehen, so kenne ich das, aber natürlich wahrscheinlich auch blinde Menschen hingehen. Ich sag mal so prozentualmäßig vielleicht mal sehr gering. Sehr gering. Also die meisten können sehen. Aber die können in dem Restaurant überhaupt nichts sehen. Gar nicht. Die essen im komplett Dunklen. 100%. Und auch die Kellner servieren im komplett Dunklen. Richtig. Was also natürlich eine Schwierigkeit wahrscheinlich darstellt, dass nichts verschlampert wird und verplempert wird. Aber es geht wahrscheinlich. Es geht 100%. Also das ist ja so, sagen wir so ein Beruf, gerade mal für Blinde und Sehbehinderte. Ja. Und, wir machen das auch 100%. Und da drin natürlich passiert auch ab und zu mal, dass da eine Flasche fällt oder sowas ähnliches. Aber draußen passiert auch sowas. Seit wann hast du das Lokal? Das habe ich seit Februar. Ah ja, ganz frisch also noch. Und wie läuft es? Ich sag mal so, am Anfang natürlich Prospekte, Werbung und so weiter und so fort. Mhm. Es geht im Moment, ich sag mal so, weil ich das auch, diesen gastronomischen Bereich kenne. Hast du das gelernt? Hast du in der Gastronomie irgendwann mal was gelernt? Also früher als Zehnter habe ich sowas mal, beziehungsweise, ja, in der Küche kellnern und solche Sachen habe ich schon ab und zu mal gemacht. Okay, aber du bist kein Koch? Nein, Koch bin ich nicht. Gibt es eigentlich blinde Köche? Gibt's? Nein. Geht nicht, ne? Kann man. Oder ging das? Ich könnte theoretisch kochen. Also egal, ob man jetzt blind ist, aber das will ich ja natürlich meinen Gästen nicht antun, genau. Sind denn deine Köche blind oder sind das Sehende? Nein, das sind alles normal. Und, alles normal Sehende. Und die Kellner, die im komplett Dunklen servieren, sind die auch sehend? Die sind blind oder sehbehindert. Blind oder sehbehindert, ganz genau. Mhm. Das kann ein Sehender auch machen, aber der wird große Probleme damit kriegen, weil wenn man, ich übertreibe mal, 30, 50, 100 Mal rein und raus geht für eine Flasche Cola oder Kaffee, wenn die Leute zusätzliche Getränke bestellen wollen, das kann man 2-3 Tage verkraften. Aber dann wird er weiterhin nicht mehr zu dieser Stellung annehmen, dann wird er Probleme mit seinen Augen haben. Aber für Blinde und Sehbehinderte ist das eine Sache. Also wie stell ich mir die Akustik in deinem Lokal vor? Läuft da Musik? Also es intensiviert sich alles, wenn einer nicht sieht, sagen wir so. Mhm. Angenommen jetzt, du kommst in unser Lokal, man bestellt alles im Hellen. Einen von diesen, sagen wir so, 6-7 Menüs. Ach, man bestellt noch im Hellen? Alles im Hellen. Ach so. Wie im Hotel oder im Restaurant. Ja. Und nach gewisser Zeit wird die Theke bzw. die Kasse einen von den Kellnern rufen und dann kommt eine Zwischenschleuse. Ja. Diese Zwischenschleuse trennt. Ach so, und dann kommt man in den Dunkelraum. Richtig. Ach so, ich dachte, Direkt geht das nicht, weil wenn angenommen jetzt, wenn du da drin sitzt und die Tür wird 50 Mal auf und zu. Dann ist der Clou weg. Ganz genau. Genau. Und deswegen muss da eine Zwischenschleuse. Also man bestellt im Hellen für die Sehnen, geht in eine Zwischenschleuse und dann kommt man in eine Dunkelkammer. Ganz genau. Und da wird man hingeführt, wahrscheinlich von den Kellnern. Ganz genau. Und dann sitzt man da und hofft darauf, dass man keinen Schweinkram serviert bekommt, sondern was Gutes. Natürlich kriegt man das, was man bestellt. Ja. Aber die Beilage, die weiß man nicht. Aha. Aber sag mal, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt im Dunkeln da sitzen würde, trifft man immer den Mund mit der Gabel? Wird nicht ganz viel daneben gekleckert? Da stellt man sich vor, dass man gekleckert wird. Aber wenn man da drin, wenn du da drin sitzt, dann denkst du doppelt und dreifach. Also, du weißt ganz genau, wo du deine Flasche bzw. Glas hingetan hast. Mhm. Und also die Leute passen schon auf und sind sehr konzentriert. Sehr. Nochmal die Frage mit der Akustik. In diesem Dunkelraum, ist da Musik oder gar nicht? Im Hintergrund läuft Musik, natürlich nicht laut wie in Diskotheken. Ja. Also solche Musik im Hintergrund, dass man sich auch da drin 100% super... Kann man sich denn damit mit dem Gegenüber überhaupt unterhalten? Weil man doch immer Angst hat, die anderen hören mit, weil der Gehörsinn ja noch verfeinerter dann ist, wenn man die Augen zu hat. Das ist richtig. Aber wenn die anderen dann auch hören... Die sehen sich doch sowieso nicht, deswegen, wenn irgendeine, sagen wir so, mehr oder weniger eine Freundin von denjenigen, der gerade reingekommen ist und hört zufällig mal seine Stimme, ist aber nicht 100% sicher, ob er das wirklich ist. Ich verstehe. Also da spricht man offen und alles und natürlich ein bisschen leiser, klar. Was glaubst du, warum die Leute das machen? Machen die das aus lauter Langeweile, um nun noch wieder mal was anderes zu erleben, weil sie schon alles erlebt haben? Oder gibt es eine andere Motivation? Für die Sehende ist das ein Erlebnis. Mhm. Also, bisschen was anderes. Mhm. Man geht ja jeden Tag im Kino, im Restaurant und woanders. Mhm. Und in dieser Tätigkeit, beziehungsweise erlebt man, sagen wir so, hier kriegt man keine Stammgäste. Vielleicht mal ein, zwei oder mit neuen Freunden oder neue Freunde und so weiter und so fort. Das sind Leute, die kommen einmal zu dir und dann ist es auch gut. Die kommen da nicht... Oder vielleicht mit neuen Freunden und so weiter. Ja, dass man da ein bisschen Spaß machen kann und so weiter. Sind das, soweit du das mitkriegst und beurteilen kannst, eher jüngere Leute oder auch oder gemischt, ältere? Gemischtes Publikum. Ich sag mal so, von 15 Jahren bis 70. Ja. So, nun hast du im Februar das Ding aufgemacht, ja. Kannst jetzt schon so ein bisschen was sagen. Meinst du, du schaffst es, dich zu etablieren damit? Deswegen rufe ich jetzt an, das zu erwähnen. Ich bin so ein Typ, der auf Risiko immer geht und ich überlege erst ein bisschen später. Normalerweise muss es umgekehrt sein. Aber wie gesagt, dass ich meine Situation vergesse, ich meine jetzt die Blindheit, deswegen denke ich, mach und guck nicht zurück. Ja. Und deswegen, die Situation am Anfang läuft es. Ja. Mit der Zeit, bis viele Leute das wissen und so weiter, dann wird es immer besser. Also wie gesagt, seit Februar. Also eine tolle Initiative. Und du bist ein Typ, der risikofreudig ist, wie du es gerade gesagt hast. Richtig. Und da wollen wir erstmal gar nicht über einen Flop nachdenken, sondern erstmal in die Zukunft schauen, optimistisch. Richtig. Und genaues weiß man in einem Jahr. Ne? Da kann man das schon besser einschätzen. Ganz genau. Und nicht nur. Also ich mache so interessante Geschichten, zum Beispiel, dass man so ein Blind Date organisieren kann, wo die Leute sich überhaupt nicht im Hellen treffen würden, sondern im Dunkeln. Das heißt... Hör mal, ich habe gerade, mal wieder meine schweinische Idee. Wenn man in einem dunklen Lokal sitzt und niemand kann irgendetwas sehen, ja. Und man ist frisch verliebt, ja. Kann man doch wunderbar fummeln, oder? Und wie? Hast du das irgendwie schon mitbekommen? Ja. Akustisch mitbekommen, oder wie? Also ich sag mal so. Man lässt oder habt ihr es beim Putzen hinterher gesehen? Nein, so sollte man das nicht sehen. Also anfassen, machen, tun, aber so mehr oder weniger, das kann nicht gehen, weil das sollte man auch nicht. Natürlich, war jetzt auch wieder ein abwegiger Gedanke von mir. Ganz genau. So. Aber wenn ich solche Leute merke, die wirklich sind frisch verliebt und so und vor 10 Minuten eine Cola bestellt haben und dann später doch vergessen haben, weil sie gerade mal am Küssen oder ein bisschen... Ist ja eigentlich noch schöner als Autokino. 100%. Cool. So, Meiser, ich freue mich, dass wir uns haben kennenlernen können. Ich wünsche dir und deiner Geschäftsidee viel Erfolg. Danke sehr. Und auf dass du da viele erfolgreiche Jahre vor dir hast. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Kai ist hier, Kai ist 31. Hallo Kai. Hallo. Hallo Kai, um was geht's? Es geht um ein Erlebnis, was ich vor vielen, vielen Jahren mal erlebt habe, dass ich beschuldigt wurde, einen Sexualdelikt begangen zu haben. Mhm. Was genau für ein Delikt war das? Eine Vergewaltigung. Einer Frau oder eines Kindes? Eine Frau. Eine Frau. Eines erwachsenen Menschen. Menschen. Und das Ganze erschwerte sich dadurch, dass ich einen relativ empfindlichen Beruf habe. Nämlich? Und bin Polizeibeamter. Oh. Und, Und so erging mir das dann da hingehend, dass ich dreimal quasi dem Untersuchungshaft zugeführt wurde. Mhm. Also und, es gab eine Anschuldigung von einer Frau, die gesagt hat, er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Richtig. Dreimal, das heißt, es ging immer um dieselbe Frau. Es ging immer um das, um die gleiche vermeintliche Tat. Wie lange liegt es zurück? Fast 10 Jahre. Und da warst du schon Polizist? Richtig. Das ist ja der Horror schlechthin, was einem Mann passieren kann. Es ist der Horror, was einem Mann passieren kann, speziell wenn man, wie gesagt, so einen komischen, sag ich mal, nicht alltäglichen Beruf ausübt. Allerdings. Wo man ja eigentlich immer den Schlechten hinter Knast bringt und jetzt sitzt man da selbst, guckt aus der Zelle raus. Diese Frau, die dich beschuldigt hat, kanntest du die? Ja, die kannte ich. War das eine enge Beziehung von dir? Das war ein sogenanntes One-Night-Stand. Es war ein One-Night-Stand, Du hast es nicht getan? Ich habe es nicht getan, ich bin rechtskräftig dafür im Endeffekt freigesprochen worden. Und konntest auch in deinen Beruf wieder zurückgehen? Ich konnte in meinen Beruf zurückgehen. Wie lange hat die Tortur gedauert, bis du einen Freispruch erster Klasse bekommen hast, ja? Von Tag X, richtig, von Tag X bis endgültiges Erledigen, Rechtskraft des Urteils, sind dann 3 Jahre vergangen. 3 Jahre? Richtig. Das ist ja heftig. Warum glaubst du, dass die Frau dir das anhängen wollte? Ich hab mir Spekulationen abgewöhnt. Das Einzige, was ich eben jetzt nur in Kurzform sagen kann, ist, dass es ja ein Urteil gab. Und in dem Urteil wurde eben gesagt, dass es zur Verschleierung bzw. zum Retten der Ehe ging, weil diese Frau ohne meines Wissens, also ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, verheiratet war und eine Familie hatte. Mhm. Und das Ganze, ich sag mal, durch Einfluss von Alkoholiker eben passiert ist und dass im Nachhinein ihr bewusst wurde, dass ihr etliche Stunden fehlen. Verstehe ich nicht. Also sie hat es gesagt, um ihre Ehe zu retten. Richtig, sie und ich haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung und wir sind dann zusammen weggegangen. Ja. Und waren eben alkoholisiert. Ja. Und am Tag darauf, also morgens, fiel dann quasi diese Zeitspanne ja auf. Ach, verstehe. Damit könnte sie sagen... Das musste sie eben rechtfertigen. Ich verstehe. Wo sie denn die Stunden gewesen sind. Und dann hat sie dem Ehemann gesagt, ich bin vergewaltigt worden. Richtig. Wie konntest du beweisen, dass du sie nicht vergewaltigt hast? Also ich konnte das vom Ding her überhaupt nicht beweisen. Ich habe auf Anrat meiner Verteidiger überhaupt nichts gesagt, außer dass ich sie ihm nicht war. Warst du dir ganz sicher, dass du es nicht warst? Du hast auch Alkohol getrunken. Ich habe auch Alkohol getrunken, aber eben nicht so sehr, dass ich nicht mehr wusste, was passiert ist. Du hattest keinen Filmriss. Nein, die hatte ich nicht. Also die sexuelle Begegnung gab es. Mhm. Auch das Richter gesagt, dass ich Sex hatte. Mhm. Und das wurde mir eben auch zum Verhängnis. Dieser Haftrichter hat mich quasi dann wieder freigelassen. Mhm. Und im Nachhinein wurde ich wieder inhaftiert, weil man gesagt hat, dass ich ein Teilgeständnis abgelegt habe. Mhm. Das Teilgeständnis... Nochmal gefragt, wie konntest du beweisen, dass du es nicht warst? Ich kann nicht. Sie hat sich in Widersprüche verwickelt. Ach so. Und war unglaubwürdig. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwas gesagt. Ich habe die Aussage verweigert. Aber du hast nur gesagt, ich war es nicht und Punkt. Und Punkt, richtig. Hat dein Anwalt dir das so empfohlen, das so zu machen? Anwalt empfohlen, nachdem es eben bei dieser Haftprüfung in die Hose ging. Ich habe gesagt, das stimmt, ich hatte Sex mit der Frau. Mhm. Und im Nachhinein hat man mir das dahingehend ausgelegt, dass ich ein Teilgeständnis abgelegt habe. Mhm. Der Grund war, dass ich nicht das Wort einvernehmlich erwähnt habe. Mhm. Wobei für mich das einvernehmlich, Gewaltigung nicht. Ja, es war gerade eine Störung in der Leitung, aber ich glaube, wir haben es verstanden, ja, was du sagst, ja. Okay, das war eben in diesem Juristendeutsch, aber eben ja, da muss man sehr aufpassen. Richtig. Ja. So, dann bist du nach 3 Jahren, war das ein Freispruch für dich? Du bist rehabilitiert, du konntest wieder in deinen Beruf als Polizeibeamter gehen. Wie beobachtest du das im Nachhinein? Glauben alle Leute dir, dass du wirklich unschuldig bist? Oder glaubst du, dass manche doch nur die Nase rumpfen nach dem Motto, na, vielleicht war es doch? Es wird sicherlich die Nase gerumpft. Denn ich sag jetzt mal, medial wird das ja auch immer überall sehr hochgekocht, mhm, also auch jetzt bei den Prominenten, die wir jetzt aktuell ja quasi in den Medien verfolgen, ob das jetzt Andreas Türk seinerzeit war oder Kachelmann. Mhm. Also dieses Thema ist ja extrem präsent. Okay, sag mal, wie es bei dir war. Gibt es Leute, wo du merkst, die... Nein, die gibt es. Die gibt es auf jeden Fall. Auch aus dem näheren Umfeld? Die sind sicherlich nicht ehrlich, aber man spürt es doch. Man spürt es doch. Mhm. Und das ist ja nicht das Einzige, sondern dieses finanzielle Desaster verfolgt einen ja doch über etliche Jahre nach dieser Geschichte. Also Desaster, weil du aus deinem Job raus warst, die Zeit? Nein, den Job, ja, in der Zeit ja, den Job habe ich immer noch. Allerdings ist es ja heutzutage so, dass wenn man, ich sag jetzt mal, qualitativ gute Anwälte hat, die ich bin ja auf Kosten der Staatskasse freigesprochen worden. Mhm. Also inwiefern finanzielles Desaster? Ja, dass die Anwälte nicht eben für diesen Honorarsatz arbeiten, das ist ja ein festgelegter Satz X, sondern man muss ja immer eine Zusatzvereinbarung treffen. Achso, also du musst es dann noch reinbuttern noch. Richtig, also aber nicht zu knapp. Was hat dich das gekostet, die ganze Sache? Die ganze Sache hat mich knapp 80.000 Euro gekostet. 80.000 Euro? Insgesamt, richtig. Boah, das ist ja Wahnsinn. Und das interessiert aber eben im Nachhinein keinen Menschen. Ich kann diese Kosten bei keinem geltend machen. Du hast gerade die prominenten Fälle angesprochen. Den prominentesten Fall, den wir im Moment haben, ist Jörg Kachelmann, dem man das vorwirft. Wie beurteilst du diese Sache von außen, wenn du es überhaupt beurteilen kannst? Also die Beurteilung ist dahingehend, in unserem System, Gott sei Dank, ist es so, dass es eine Unschuldsvermutung gibt. Es kann x Gründe geben, warum er es gemacht haben hat. Und es kann x Gründe geben, warum das vermeintliche Opfer spinnen könnte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Sache, die vor Gericht, es wird ein Urteil gesprochen, es wird kein Recht gesprochen, sondern es wird ein Urteil gesprochen in unserem System. Mhm. Und da haben wir einfach mal als alle anderen, die dazugehören zu dieser Gesellschaft, verdammt nochmal die Pflicht, so lange zu warten, bis ein Urteil tatsächlich rechtskräftig gesprochen worden ist. So sehe ich es auch. Natürlich ist es dann von großem Glück, wenn es ein Urteil ist, wie in deinem Fall ein ganz klares Urteil. Richtig. Dann ist die Rehabilitierung natürlich viel einfacher, als wenn es ein Urteil... Aber man darf bei der Geschichte immer nicht vergessen, dass es sicherlich eine große Dunkelzahl von Opfern gibt, die sowas nie zur Tat oder zu Tageslicht bringen. Ja, ja, ja. Und denen ja natürlich auch Unrecht getan wird. Natürlich, natürlich. Also das absolut. Ist so eine, das muss man so auch eine sagen, zweierlei, ja. So eine zweierlei Kiste. Die einen sind die Schmutzfüße und die anderen geschieht Unrecht und da wird nie Recht gesprochen werden oder ein Urteil. Innerhalb dieser 3 Jahre oder während dieser 3 Jahre, wie haben sich deine Gefühle zu dieser Frau entwickelt? Ich habe nichts für sie übrig. Hast du? Ja. Sie hat sicherlich auch durch diese ganzen Verhandlungstage, also ich sag jetzt mal so, ich sag jetzt mal im Volksmund, ihr wurde auch nichts geschenkt. Mhm. Also Gott sei Dank war das ein Gericht, eine große Strafkammer mit 2 Berufsrichtern und 2 Schöffen. Mhm. Die haben ihr nichts geschenkt und die wollten das eben Gott sei Dank ganz genau wissen. Mhm. Allerdings hat sie sich selbst sicherlich viel kaputt gemacht. Sie hat sich ja, wie du gerade gesagt hast, in Widersprüche verheddert. Richtig. Sie hat aber nicht zum Schluss gesagt, ich habe gelogen. Nein. Das hat sie nicht gehört. Nein. Hast also du dadurch, dass die Maschinerie ja so in Gang kommt, sage ich mal, kann man das auch nicht sagen, weil es war kein Spaß. Ich wurde 3-mal inhaftiert. Die längste Zeit waren 11 Tage. Mhm. Und das ist ja nicht mal mehr irgendwas, wo man das dann mal sagt. Sag mal, Kai, entwickelt man dann nicht auf so eine Frau einen unglaublichen Hass? Denn diese Frau hätte dir ja Umständen... Doch. Ja, ne? Doch. Die hätte ja dein ganzes Leben kaputt machen können. Ja. Hätte, hat, / hätte. Mhm. Wie hat jetzt diese krasse Geschichte, deine Einstellung Frauen gegenüber verändert? Also extremer Vorsicht. Mhm. Das führt auch zu einer Schizophrenität oder Paranoidität, die einem den ganzen Alltag begegnet. Also es gibt keine neuen Bekanntschaften, denen man einfach mal, ich sag jetzt mal, offen entgegenkommt. Mhm. Und die ganze Geschichte verfolgt einen auch dahingehend, dass irgendwann Alkohol auch eine riesen... Der vorletzte Anrufer hatte ja auch so eine Alkoholgeschichte. Das heißt, du bist zum Alkoholiker dadurch geworden? Ich will jetzt nicht sagen zum Alkoholiker, aber doch. Du trinkst ja öfters mal. Ja, oft. So, dass es für dich ein Problem ist mittlerweile? Ja, offensichtlich ja. Also mein Job, mein Alltag nicht, aber ich sag jetzt mal so 4-mal die Woche. Das heißt, da müsste was unternommen werden. Ja, das habe ich mir oft überlegt, aber damit komme ich persönlich gut klar. Ja, das, also das sagen alle Alkoholiker. Nein, ich will dazu sagen, ich mache meinen Job, ich habe meinen normalen Alltag, aber... Und abends gibst du dir die Kante. Richtig. Jetzt gerade auch, bevor wir... Nein, jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich quasi irgendwas beeinflusse oder austicke. Hast du eine Beziehung? Nein. Nee. Nein. Hängt das auch damit zusammen? Es hängt, ja, es ist so eine Vertrauenskiste, weil ich sag jetzt mal, sobald es in den eigenen vier Wänden wird, ist es jetzt nicht so, da hat man Angst. Verstehe. Kai, ich möchte dir sagen, das sage ich dir, wahrscheinlich wirst du es gar nicht hören, dass du alkoholmäßig gefährdet bist, so wie du es gerade geschildert hast. Und du bist klar im Kopf genug, das muss ich dir gar nicht erklären, dass du eigentlich was unternehmen musst. Aber dafür musst du selbst davon überzeugt sein. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, das ist deine Sache. Ja. Wir rufen dich gerne mal an, wenn du willst. Ich würde mich selbst melden. Du würdest dich freuen? Ich würde mich selbst melden. Okay, so machen wir so. Dann danke ich für deinen Anruf und vielleicht reden wir nochmal miteinander. Jo. Alles Gute. Alles klar. Danke. Tschüss. Und ich begrüße herzlich Marco, der ist 34. Guten Morgen, Marco. Hallo Jürgen. Ja, hallo Marco. Was ist dein Thema? Ich leide unter Erythrophobie, wenn dir das was sagt. Erklär's uns gleich, was es ist. Das ist die Angst vor dem Erröten. Das ist eine Phobie. Ach so, ich habe akustisch gar nicht verstanden. Also die Angst vor dem Erröten, genau. Genau, ja. Wirst du denn oft rot? Erröt? Wirst du oft rot? Eigentlich nicht so oft. Es ist eher die Angst davor. Es kommt vor, aber es ist nicht so häufig. Mein Leben ist aber dadurch bestimmt, dass es auftreten könnte. Ja. Und darunter leide ich sehr und das beeinträchtigt mein Leben auch. Das wollte ich jetzt fragen. Es kann ja sein, dass man das irgendwie so hat und so ein bisschen Schiss davor hat. Oder es kann einen auch gravierend irgendwie im Alltag bremsen. Ist das bei dir so? Ja, genau, das ist es. Also jemand, der das nicht kennt, der denkt vielleicht, ist ja lächerlich. Aber wenn man das hat, dann weiß man, dass man darunter sehr leiden kann. Und es gab auch viele Situationen und Veranstaltungen, die ich eben meiden musste, an denen ich gerne teilgenommen hätte. Was bist denn du beruflich? Was machst du beruflich? Momentan bin ich in der Schwebe, also ich orientiere mich um. Hat jetzt beruflich nicht so den Einfluss gehabt, aber... Ja. Aber was sind denn das also im Alltag. Was hast du vorher beruflich gemacht? Waren verschiedene Sachen. Ich war mal im Verkauf tätig. Ja. Das spielt es natürlich auch eine große Rolle, weil man ständig im Kundenverkehr ist. Aber hallo, ja. Ja. Ja. Und, aber beschreib doch mal so Situationen, vor denen du eigentlich Angst hast, weil du Angst hast, dann erröten zu müssen unter Umständen. Ja, das kann eigentlich jederzeit auftreten. Das sind ganz banale Situationen. Es ist immer dann, wenn es um heikle Themen geht zum Beispiel und es könnte irgendwie, man hat eben Angst, dass es passieren könnte. Hm. Was sind denn heikle Themen für dich? Das kann alles Mögliche sein. Thema Sexuelles ist natürlich... Da werden ja viele rot. Ja, das stimmt. An sich macht es einem nichts aus, aber man befürchtet eben, dass man rot werden könnte. Ja. Da ist ja und dass das Gegenüber das bemerkt. Ja. Dann passiert es natürlich tatsächlich. Das ist ja interessant. Jetzt im Moment ist das ja auch eine ungewöhnliche Situation, dass wir beide uns unterhalten. Ich könnte dir ja vielleicht auch eine Frage stellen, die dir unangenehm ist. Aber das ist ja egal, weil wir telefonieren. Ich sehe das ja nicht. Hast du trotzdem die Angst zu erröten? Jetzt nicht. Also es kostet natürlich schon Überwindung, aber also bei dir anzurufen und mit dir zu reden, aber diese Angst ist jetzt nicht gegeben. Mhm. Also das hat schon damit das zu tun, weil du hundertprozentig sicher bist, der sieht mich ja sowieso nicht. Ja. Das heißt, wenn wir beide nebeneinander sitzen würden, jetzt hättest du schon Angst, dass du vielleicht auch rot wirst, wenn ich das ein oder andere frage. Es kommt darauf an, es ist nicht immer der Fall, aber halt sehr häufig im Alltag. Es gibt auch Situationen, wo ich dann doch selber überrascht bin, es passiert ja gar nichts, aber diese Angst ist immer da. Und manchmal wird sie eben so stark, dass ich Situationen verlassen muss. Und Ist es denn so, dass dein Leben dadurch eingeschränkt ist? Ja, sehr. Was ist eingeschränkt? Man kann sich einfach nicht ganz normal bewegen, man kann sich nicht normal unterhalten, man muss immer schauen, habe ich irgendwelche Fluchtmöglichkeiten, weil man entwickelt ja im Laufe der Zeit Vermeidungsstrategien. Mhm. Man ist immer in Hab-Acht-Stellungen drauf gedacht, wie komme ich raus, falls es passiert. Also es ist eigentlich ständig eine Grundangst und große Grundunsicherheit, ne? Ja, die dich beherrscht. Und ich suche jetzt eben nach einem Weg, da rauszukommen. Ich war schon in psychologischer Behandlung, aber ich hatte nicht das Gefühl, da gut aufgehoben zu sein. Und ich sehe deine Sendung oft und ich weiß, dass du großes Vertrauen in Psychotherapeuten hast. Und vielleicht kannst du mir da irgendwie helfen. Ja, wobei ich auch weiß, dass es da auch sehr viele Menschen gibt, die das natürlich nicht so gut beherrschen, ihr Handwerk. Aber ja, vielleicht gibt es da ja Spezialisten, die... Genau, gibt es bestimmt. Also gerade für diese Krankheitserscheinung gibt es gute Methoden auch, dagegen anzugehen und das loszuwerden. Dafür würden wir dich jetzt gleich nochmal gerne anrufen, Marco, und meine Psychologin berät dich da. Das wäre nett. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Ja, vielen Dank. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik heute Uwe Petersen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.